Ich hör dich jammern, ich hör dich schreien. Du möchtest ausgehen, doch sie muss immer dabei sein. Das ist nicht normal. Deine Freundin ist in der Tat so überhaupt nicht pflegeleicht. Sie sagt nie, was sie meint, pflegeleicht. Sie ist nicht, wie sie scheint, pflegeleicht. Wieso seid ihr vereint? Aus dem Weg, denn jetzt muss ich square dancen. Mississippi, yeah. Auf Spree.